Schon frisch war Millionär. Da muss der andere mitten her. Ein Stethoskop, das zahlt ihr nicht. Doch uns wird man nicht in das Licht. Ein Schweißgerät war schnell besorgt. Von einem Klempner ausgeborgt. Ein Liter Gas mit Sauerstoff. Die will ich wandern, schon das Wort.